Rosen, beste Rosen, blühten in der Nacht. Musstest du vergebens auf mich warten, weil dir keine Nachricht hat gebracht, dass ich weit von dir marschieren muss und dich lassen musste ohne Kuss und Kuss. Liebes Mädel, liebes Mädel, liebes Mädel, unser Glück, bring ich wieder in die Heimat dir zurück. Und an Fenster, wo sie hast gestellt, sollst du mir die schönste davon schicken, dass dir drum den größten meiner Zelt. Schon wird einer kommt im fernen Land, ich dich halte fest bei deiner lieben Hand. Liebes Mädel, liebes Mädel, liebes Mädel, unser Glück. Bring ich wieder in die Heimat dir zurück. Hohe Kunde wird zu dir sich schwingen und voraus von unserem letzten Sieg, dass sie an den allerschönsten sein. Es ist mir für uns neue Rosenzeit. Liebes Mädel, liebes Mädel, liebes Mädel, unser Glück, bring ich wieder in die Heimat wir zurück.